Sonja teilte immer nur mit, dass er ständig düster, wenig gesprächig sei und sich fast gar nicht für die Nachrichten interessiere, die sie ihm jedes Mal aus den von ihr empfangenen Briefen überbrachte. Dass er zuweilen nach der Mutter frage und als sie ihm schließlich ihren Tod mitteilte, nachdem sie gemerkt habe, dass er die Wahrheit ahne, da schien, zu ihrer Verwunderung, auch die Nachricht vom Tode der Mutter keinen starken Eindruck auf ihn zu machen. Wenigstens schien es ihr so nach seinem äußeren Verhalten. Sie teilte auch unter anderem mit, dass er bei aller Selbstversunkenheit und Verschlossenheit sein neues Leben offen und schlicht annehme. Er begreife klar seine Lage, erwarte in der nächsten Zeit nichts Besseres, mache sich keine leichtsinnigen Hoffnungen, was doch so verständlich in seiner Lage wäre, und wundere sich fast über nichts in seiner neuen Umgebung, die so wenig Ähnlichkeit mit seinem früheren Leben habe. Seine Gesundheit sei befriedigend. Er gehe zur Arbeit, drücke sich nicht, lege aber auch keinen besonderen Eifer an den Tag. Dem Essen gegenüber sei er fast gleichgültig, aber das Essen sei außer an Sonn- und Feiertagen so schlecht, dass er schließlich gern von ihr, Sonja, etwas Geld angenommen habe, um sich eigenen Tee leisten zu können. Im Übrigen habe er sie gebeten, sich nicht zu beunruhigen und versichert, dass alle diese Sorgen um seine Person für ihn nur lästig seien. Weiterhin teilte Sonja mit, dass er im Gefängnis in einem Raum mit anderen untergebracht sei. Diese Räume und Kasernen habe sie von innen nicht gesehen, nehme aber an, dass sie eng, hässlich und ungesund seien. Er schlafe auf einer Pritsche, habe als Unterlage nur eine Filzdecke und wolle auch nichts anderes haben. Er lebe aber so schlecht und ärmlich nicht aus einem bestimmten Vorsatz oder absichtlich, sondern aus Unachtsamkeit und äußerster Gleichgültigkeit gegen sein Schicksal. Sonja machte keinen Hehl daraus, dass er besonders im Anfang sich nicht nur für ihre Besuche nicht interessierte, sondern sie ihr sogar verübelt habe, wenig mit ihr sprach, ja grob zu ihr war, dass aber schließlich diese Zusammenkünfte ihm zur Gewohnheit und fast zum Bedürfnis geworden waren, so dass er sich sogar grämte, wenn sie einige Tage krank war und ihn nicht besuchen konnte. Sie sehe ihn an Sonntagen am Gefängnistor oder in der Wachstube, wohin man ihn auf einige Minuten zu ihr rufe. An Werktagen sehe sie ihn bei der Arbeit, entweder in den Werkstätten oder in der Ziegelei oder in den Schuppen am Ufer des Irrtisch. Über sich selbst teilte Sonja mit, dass es ihr gelungen sei, in der Stadt einige Bekanntschaften anzuknüpfen und Gönner zu finden, dass sie sich mit Nähen beschäftige und da es in der Stadt fast keine Schneiderinnen gebe, so sei sie in vielen Häusern gänzlich unentbehrlich geworden. Aber sie erwähnte nicht, dass durch sie auch Raskolnikow Gunst bei seinen Vorgesetzten gefunden habe, dass ihm leichtere Arbeiten zugewiesen wurden und ähnliches mehr. Schließlich kam die Nachricht, Dunja hatte schon in den letzten Briefen eine besondere Aufregung und Unruhe der Schreibenden herausgefühlt, dass er sich von allen zurückgezogen hätte, dass die anderen Sträflinge ihn ablehnten, dass er tagelang schweige und sehr blass werde. Plötzlich schrieb Sonja in ihrem letzten Brief, dass er ernstlich erkrankt sei und im Hospital der Sträflingsabteilung liege.